Dies sind unsere Schlagzeilen. Große Spendenbereitschaft, Sturmschaden in Nienburg und Auswärtssieg für Liebenau. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die Ergebnisse einer Umfrage bei Eltern zur Kindertagesbetreuung im Landkreis Nienburg liegen vor. Sie zeigen unter anderem, dass aus Sicht der Eltern sowie der Fachkräfte Handlungsbedarf im Hinblick auf das Thema Kindeswohlgefährdung bestehe. Ziel ist es nun, auf Grundlage dieser Ergebnisse die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen im Landkreis kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Spendenbereitschaft im Landkreis Nienburg ist sehr hoch. Die zahlreichen Flüchtlinge sind jedoch keine Konkurrenz zu den hier lebenden obdachlosen und hilfsbedürftigen Menschen. Caroline Lampe von der ambulanten Wohnungslosenhilfe berichtet. Wir staunen eigentlich darüber, dass jetzt, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo wir zu Spenden für unsere Klienten aufgerufen haben, die Spendenbereitschaft der Kreis- und Stadt Nienburger unglaublich hoch ist. Gleichzeitig bekommen wir es auch mit durch eigene Kontakte, speziell in der Gruppe Nienburg hilft, die Flüchtlinge hier in Nienburg unterstützen, dass auch dort die Spendenbereitschaft sehr hoch ist. Also das, was wir direkt konkret dann vor Ort erleben, da haben wir den Eindruck, dass die Spendenbereitschaft in beide Richtungen glücklicherweise sehr hoch ist. Die Feuerwehr Nienburg wurde gestern Abend gegen 23 Uhr in die Platanenstraße in Nienburg alarmiert. Eine umgefallene Tanne hielt dem Sturm nicht mehr stand und stürzte um. Sie blockierte die komplette Straße. Unter Zuhilfenahme einer Motorsäge und Muskelkraft wurde der Baum beseitigt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Handballverbandsligist SV Aue Liebenau siegte am Wochenende in Himmelstür mit 29:28. Die Liebenauer unterstreichen mit diesem Auswärtserfolg eine gelungene Hinrunde. Für Trainer Carsten Thomas war es bereits ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ja, schönes Weihnachtsgeschenk kann man sagen. Klingt jetzt auch knapper als es eigentlich war. Wir haben uns in den letzten Minuten ein bisschen dumm angestellt. Wir haben schon mit 5-6 Toren geführt und haben es am Ende unnötig spannend gemacht. Aber wir haben es geschafft und wir haben gewonnen. Unter nicht ganz einfachen Bedingungen und von daher war das dann in Ordnung. Liebenau überwintert somit auf dem 5. Tabellenplatz. Weiter geht es für Grün-Weiß am 16. Januar gegen Altenzelle. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.